er das Ross bestiegen. Um mit frischer Jugendzeit durch die Welt zu fliegen. Berge und Mauern, einsamer Wald, Mädchen und Frauen, prächtig im Kleide, goldene Schmeide, alles erfreut, die mit schöner Gestalt. Wunderlich fliehen Gestalten dahin, Schwärme des grünen Wünsche, in jugendlich trunkenem Sinn, in jugendlich trunkenem Sinn. Umstrat im Rosen, schnell in die Bahn, Lieben und Kosen, Lorbeer und Rose, führen ihn her und hör ihn an. Rot um ihn Freuden, Freuden, Feinde beneiden, erliegend den Held, beneiden, erliegend den Held. Dann wählt ihr bescheiden das Fräulein, das ihm nur vor allen gefällt. Dann wählt ihr bescheiden das Fräulein, das ihm nur vor allen gefällt. Und Berge und Felder und einsame Wälder ist hier zurück, die Eltern in Tränen, ach, alle ihr Seelen, sie alle vereinigt das liebste Glück. Erzählt ihr ihm so in traulichen Stunden und zeigt seine Wunden, der Tapferkeit lohnt. So bleibt das Alter selbst noch jung, ein Lichtstrahl Hilflos alle weit, hilflos alle weit. Freude, die durch meinen Busen zieht, alle alten Wünsche scheinen, tausend neue Blumen. Welches Schmachten, welches Sehnen, was soll ich mehr dir? Tränen nieder, ist es dunkel um mich hin. Dennoch kömmt kein Wunsch mir wieder zu. Zukunft ist von Hoffnung lieb. So schlage denn striebendes Herz, so fließet denn Tränen herab. Schmerz, Leben ist dunkles Grab. Ohne Verschulden soll ich erdulden, ist das mir im Traum, alle Gedanken auf und nieder schwanken. Ich kenne mich noch kaum. Ohne Verschulden soll ich erdulden, wie ist das mir im Traum, alle Gedanken auf und nieder schwanken. Ich kenne mich noch kaum. Oh, hört mich in die gütigen Sterne, oh, höre mich, grünende Flur, du liebe den heiligen Schwur, du liebe den heiligen Schwur, bleib ich hier ferne, sterb ich gerne. Ach, ach, ach, nur im Licht von ihrem Licht und Leben und Hoffnung und Glück. Bleib ich hier fern, sterb ich gerne, ach, nur im Licht von ihrem Licht und Leben und Hoffnung und Glück. Liebe kam aus fernen Landen und kein Wiesen. Wünsche flogen in der Lüfte blauen Raum. Ruhm schien mir ein Orgeltraum, nur ein Klang der Meereswogen. Ach, wer löst nun meine Ketten, denn gefesselt ist der Harp, ich und vielleicht der Sorgen schwar. Keiner will mich retten. Darf ich in den Spiegel schauen, den die Hoffnung vor mir hält? Ach, wie trügend ist die Welt, nein, ich kann dir nicht vertrauen. Und dennoch lass nicht wanken, was dir nur noch Stärke gibt. Wenn die Einzige dich nicht liebt, bleib du bittere Tod im Kranken, bleib du bittere Tod im Kranken. So ist es kein Traum. Wie rieseln die Quellen, wie tönen die Wellen, wie rauschet der Baum. Die flachischen Wangen bemäuen gefangen, nun grüßt mich das Licht. Sie spielen die Strahlen, sie blenden und warnen mein schüchtern Gesicht. Mein schüchtern Gesicht. Und soll ich es glauben, wird keiner mir rauben den köstlichen Fahn, den köstlichen Fahn. Doch Träume entschweben, nur lieben heißt lieben. Willkommene Bahn, willkommene Bahn. Wie frei und Alter, nicht eilen nun weiter, die Pilgerstar fort. Du hast ihn überwunden, du hast ihn gefunden, den seligsten, seligsten Ort. Das unter dem Schlagen des Herzens, die Seele nicht scheide. Und wenn nun die Stunde der Liebe verschwunden, wozu das Gelüste in trauriger Wüste noch weiter ein Lust ihres Liebens zu ziehen, wenn nirgend im Ufer mehr Blumen erblühen. Wie geht mit bleibehangenen Füßen die Zeit bedächt ich Schritt vor Schritt, und wenn ich werde scheine müssen, wie federleicht fliegt an ihr Tritt, wie federleicht fliegt da. Darf mich doch nicht ewig achten, da die einz'ge wiegt. Liebe lässt mich nicht verschmachten, bis dies Leben siegt, bis dies Leben siegt. Der Strom wird immer breiter, Himmel bleibt wie immer heiter, fröhlichen Ruderschlags fahr ich hinab, bring Liebe und Liebe, Liebe und Liebe zugleich, zugleich an das Grab. Nein, der Strom wird immer breiter, Himmel bleibt wie immer heiter, ein Ruderschlags fahr ich hinab, fröhlichen Ruderschlags fahr ich hinab, bring Liebe und Liebe zugleich an das Grab, bring Liebe und Liebe zugleich an das Grab, bring Liebe und Liebe zugleich an das Grab, bring Liebe und Liebe zugleich, zugleich an das Grab. Licht und Glanz vor meinen Augen. Zum Streite, zum Raube hinaus, und hab ich die Beute, dann flieg ich nach Haus. Im rötlichen Glanze entflieh ich mit dir, es schützt uns die Lanze der Stahlharnisch hier, die Lanze der Stahlharnisch hier. Kommt, liebe Waffenstücke, zum Scherz hat angetan, beschirmet jetzt mein Lüge auf dieser neuen Bahn. Ich werfe mich rasch in die Wohnen, ich grüße den herrlichen Lauf. Schon mancher ward niedergezogen, der tapfere Schwimmer bleibt oben auf. Allus zu vergeuden, das edle Blut, zu schützen die Freude, mein köstliches Gut. Nicht ohne Lohn zu erleiden, wie Petes an Not. Nicht Lohn zu erleiden, wie Petes an Not. Schweigt ihr versteckten Gesänge und stört nicht die süßeste Ruhe. Es lauscht der Vögel Gedränge. Schlafe, schlafe. des Fantasie. Spreche in die Melodien zarte Träume schimmen nach. Durch den flüsternden Hain schwärmen goldene Liederlein. Rote Sonne zum Schlummer dich ein. Sonne zum Schlummer, zum Schlummer. Tönet den schäumende Wellen und windet euch rund um mich her und windet euch rund um mich her. Ach Unglück, doch laut um mich bellen, ach Unglück, doch laut um mich bellen. Erbostein das grausame Meer, das grausame Meer. Lache den stürmenden Wettern, verachte den Zorn der Flut. O möge mich Felsen zerschmettern, denn nimmer wird es gut, denn nimmer wird es gut. Nicht klag ich, und mag ich nun scheitern, in wässrigen Tiefen vergehen, mein Blick wird sich nie mehr erheitern, den Stern meiner Liebe zu sehen. Euch bergab mit Gewittern und raset die Stürme mich an und raset die Stürme mich an. Das Felsen an Felsen zersplittern, das Felsen an Felsen zersplittern. Ich bin ein verlorener Mann, ein verlorener Mann. Leipzig-Helle hat's nicht gewinn. Und färbt sich helle, hat's nicht gewinn. Die Sonne neiget, die Röte flieht. Der Schatten steiget und dunkel zieht. So schwimmt die Liebe zu Wüsten ab, auch wo sie bliebe bis an das Grab. Doch wir erwachen zu tiefem Gral. Es bricht der Nachen, es löscht der Strahl. Vom schönen Lande weit weggebracht zum öden Strande, wo uns Nacht zum öden Strande, wo seine Trennung geben, die das treue Herz zerbricht. Nein, dies nenne ich nicht Leben, sterben ist so Schäfers Flöte, härme ich mich inniglich. Seh ich in die Abendröte, denk ich brünstiglich an. Gibt es denn kein wahres Lieben, muss denn Schmerz und Trennung sein? Wär ich ungeliebt geblieben, hätt ich doch noch muss ich nun klagen, wo ist Hoffnung als das Grab? Fern muss ich mein Elend tragen, heimlich bricht das Herz. Er plaudert von Sehnsucht und Kuss, von Sehnsucht und Kuss. Es flüstern die Bäume im goldenen Schein, es schlüpfen mir Träume zum Fenster herein, zum Fenster herein. Ach, kennst du das Schmachten der klopfenden Brust, die Sinnen und Trachten von Qual und Verlust? Beflügle die Heile und rette mich dir, bei nächtlicher Weile entflieh mir von dir, bei nächtlicher Weile entflieh mir von hier. Die Siegel, sie schwellen, die Furcht ist dort Hand, dort jenseit der Wellen ist väterlich Land, ist väterlich Land. Heimat im Frieden, so fahre sie hin, die Diebe, sie zieht gewaltig den Sinn, gewaltig den Sinn. Ach, wollüstig klingen die Wellen im Meer, sie hüpfen und springen mutwillig einher, und sollten sie klagen, sie rufen nach dir, sie wissen, sie tragen die Liebe von hier, sie wissen, sie tragen die Liebe von hier. Sinn sich hebt, zurück bleibt alles Bange, die Brust mit neuer Not strebt, erwacht ein neu Verlangen. Die Sterne spiegeln sich im Himmel und golden glänzt die Flut. Rannte taumelt hin und her und war nicht schlimm, nicht gut. Doch niedergezogen sind Zweifel und wankender Sinn, wo tragt mich ihr schaukelnden Vogel zur längst ersehnten Heimat? Ferne, dort rufen heimische Lieder, aus jeglichem Sterne blickt sie mit sanftem Auge nieder, blickt sie mit sanftem Auge nieder. Liebe dich, du treue Welt, führe mich auf fernen Weg, der vielgeliebten Schwelle, endlich meinem Glück entgegen, endlich meinem Glück entgegen. wird manche, manche Stund. Und kein Zweifel macht sie bange, immer bleibt ihr Not gesund, immer bleibt ihr Not gesund. Treuen gleich in dichten Scharen, Formen gleich zum Wankelmut, Sturm und Tod. Here.